Kleister. Ein Kriminalhörspiel von Joy Marker. Du becherst ja schon. Fährst du heute nicht mehr? Ich bin Frühschicht gefahren, mir reicht's. Ich fahr lieber spät, bringt mir. Stimmt auch wieder. Kennen Sie Beluga-Kaviar? Was? Ja, der ist salzig. Jetzt verkaufen die schon Beluga-Papiertaschentücher. Mischkonzern. Papiertaschentücher? Beluga. Dann können Sie den Beluga in die Nase schnupfen und mit Beluga wieder rausschneuzen. Sie reden wie einer von der Drogenfahndung. Vergessen Sie den Beluga, ist nicht mein Fach. Wer kriegt den Apfelsaft? Ein Apfelsaft als Schorle getarnt. Das ist meiner. Sie haben doch Bier getrunken. Ich probier's eben mal. Er hat einfach Witz, der Knabe. Lockert auf. Ein Wasser bitte zum Verdicken. Jetzt probier. Ich koste ja schon. Tabasco? Zum Verdünnen vielleicht? Der gewinnt immer. Ja, Heimvorteil. Ein Pilz. Nichts für ungut, ein Pilz auf Kosten des Hauses. Die Musik ist zu laut. Musik? Ja, die Musik, was denn sonst? Ich verstehe dich nicht, die Musik ist so laut. Macht er das immer so? Zahlen. Zahlen? Ja. Schrei doch nicht so. Er ist der Einzige, der immer gewinnt. Übrigens, Krüger. Bitte? Krüger ist mein Name. Das ist ja ungewöhnlich, Nachnamen nennen. Ich bin's so gewohnt unter Kollegen. Meine Frau ist die Einzige, die Heinz sagt. Bär, mit E und H. Keine Frau, kein Heinz. Aber wenn Sie nachher noch wohin wollen... Und Ihr Kollege, wer? Auch Taxifahrer. Wendt. Mhm. Ach, was ich fragen wollte. Würde es Ihnen was ausmachen, die Plätze zu tauschen? Ich guck so gern in die Spiegel. Ja, man sieht sich so verzerrt. Vervielfältigt bis ins Unendliche. Tun wir doch so, als ob aus dem Glas ein weicher Schleier geworden wäre, dass man hindurchsteigen könnte. Lewis Carroll. Horch, horch. Also, tauschen wir. Ja, warum nicht? Waren Sie öfter Gäste von hier? Schon. Auch heute Abend? Ja, drei. Frauen? Männer? Typen. Und Sie? Einen, den Kleinen mit dem Zopf. Ins Domina. Ah. Scheint ihm aber nicht gefallen zu haben. Oh, der geht nachher wieder hin. War zu früh, sagt er. Und Ihre? Na, keine Ahnung. Nach Hause. Wieso? Von denen ist keiner zurückgekommen. Doch, der mit der Hornbrille. Na, den habe ich gar nicht gefahren. Ich dachte. Wer ist denn das? Bei den Taxifahrern? Der guckt unangenehm. Krüger. Kripo. Muss das sein? Ja, weiß auch nicht, was das soll. Wahrscheinlich haben sich die Taxifahrer geprügelt. Wegen der Augenklappe? Glaube ich nicht. Hätten sie ja beide eine. Ich sehe am liebsten rundum. Wer nicht? Nur mit der Augenklappe sehe ich halt alles etwas einseitig. Da können Sie fahren? Im Schlaf. Ist wie eine Zirkusarena. Drumherum der Tresen und drinnen Mischa und seine Mitarbeiterinnen. Na ja, Zirkusarena. Und Mischa ist der Clown. Da bin ich nicht so sicher. Aber wir sind das Publikum. Ja, nur wir hier um den Tresen herum. Ohne uns keine Arena. Die an den Tischen haben ihr Eigenleben. Das sieht man in den Spiegeln, die alles vervielfältigen. Vereinzeln. Bis zum Klo. Ist so ein Billardtisch. Aber darf man so küssen? Ein Liebespaar ins Unendliche gesteigert. Er liegt schon fast im grünen Filz. Der sieht nichts mehr von der Welt, wie der die Augen zu hat. Sieht eigentlich ängstlich aus. Aber das Mädchen, die schaut sich um, ob auch alle zugucken. Die haben noch bescheidene Wünsche, die Glücklichen. Glück ist immer was Bescheidenes. Wir hatten doch nie was. Wieso ist die Kripo hier? Wegen der Toten im Schaufenster. Stand in allen Zeitungen. Die Leiche lag im Sarg. Sehr witzig. Nur, sie gehörte gar nicht dahin, in den Sarg. Jemand hat im Sarggeschäft eingebrochen und sie dort abgelegt. Der Sarghändler war es nicht. Der war in Pagera. Wusste gar nicht, dass Linde solche Klamotten trug. Linde? Linde Speer? Stille Wasser gründen tief. Das ist auch nicht witzig. Und deshalb hockt er hier den ganzen Abend am Tresen. Das Kölsch zieht nicht richtig. Ich geh mal nach unten. Bring auch noch Roten mit, ich habe nur noch eine Kiste. Und Mischa, hat der hier Freundinnen? Fragen Sie Wendt, der kennt ihn länger. Ja, warum soll er denn keine haben? Ich meine von hier, vom Personal. Naja, das läuft nicht. Die werden fast alle von ihren Typen abgeholt. Außer Kirstin, die hat keinen. Aber Mischa, der wird nie abgeholt. Hierher kommen nur feste Freunde. Man bringt nicht jedes kleine Abenteuer mit. Das sehen Sie doch an uns. Ja, Sie sind ja auch solo. Ich krieg schon noch Begleitung. Zahlen, Katja. Ich auch. Soll ich dich mitnehmen? Nein. Du verpasst wirklich was. Seit Freitag ist Psychologenkongress. Was glaubst du, wo die abends alle hinwollen? Ich weiß, ich habe gestern Abend gut verdient. Na denn. Ciao, Krüger. Hm? Herr Kommissar, man sieht sich. Ich hab Sitzfleisch. Sie wissen schon. Aber was wirklich Besonderes. Was Verstecktes? Ja. Darf's kosten? Ja. Was Besonderes, das ist ein weites Feld. Pikant. Sie meinen bizarr? Ja, doch. Noch ein Ausbauen für die 7. Hornbrille? Ja. Hat den einer von den Taxifahrern heute gefahren? Jürgen. Also Wendt. Und gestern? Den nimmt Jürgen, das heißt Wendt, öfter mit. Wohnt er bei ihm in der Gegend? Nee, der wohnt im Zentrum. Ach, was Sie alles wissen. Dann die Freundin. Ich danke. Wo bleibt der Osborn? Das ist nicht der Osborn, das ist das Weizenbier. Das kann man ganz leicht unterscheiden. Am Schaum. Ich mache ja schon selber. Gehört Ihnen das Kleister, Mischa? Nee, zum Glück nicht. Wieso? Läuft doch. Noch. Wenn sich's vollends rumspricht, dass die Kripo sich hier festgesetzt hat, gehen wir pleite. Ich wäre auch gern mal zu Hause. Nur schneller kann ich nicht. Die Ärmste. Die Ärmsten. 2. Was? Kinder. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Leben Sie mit wem zusammen? 2-mal die Woche. Wollen Sie es genauer wissen? Gern. Dann müssen Sie fragen. Ach, erzählen Sie doch. Ich habe gern meine Ruhe. Bei was? Privat. Haben Sie Ihre Ruhe gern abwechselnd? Ich bin nicht gebunden, wenn Sie das meinen. Gebunden? Na, jetzt geht Ihnen aber die Fantasie durch. Und was denken Sie? Ans Zapfen und sonst gar nichts. Sie dachten doch ans Fesseln. Nichts für ungut. Der 187er kommt gleich hinterher. Oh, Entschuldigung. Hab ich mich erschrocken? Nein. Na also. Wann kommt er? 2 Minuten nach dem 148er. Und Sie fahren natürlich auch mit dem 187er? Nein, ich gehe zu Fuß. Ich wollte Sie nicht ansprechen. Es war nur so... Was war? Ich wollte Sie im Kleister nicht ansprechen. Das wirkt immer so unnatürlich. Und an der Haltestelle ist es natürlich. Nein. Ich habe nur gesehen, dass Sie den Fahrplan nicht lesen können bei dem bisschen Licht. Ich habe meine Brille zu Hause. Beruhigt Sie das? Nein. Ich sehe ja noch weniger. Ich bin weitsichtig. Und ich bin kurzsichtig. Zufrieden? Nein. Stellen Sie sich das mal vor. 2 Leute. Die eine muss ganz nah ran, um den anderen zu erkennen. Aber der andere muss ganz weit weg, um Sie zu erkennen. Sie werden doch eine Brille haben. Auch zu Hause. Stellen Sie sich das mal vor. Ihre Brille müsste ganz nah an meine Brille und meine Brille müsste ganz weit weg von Ihrer Brille. Normalerweise hat man ja die Brille auf. Ja, dann geht das. Was geht dann? Dann sehen sich die Brillen. Meine ist von der AOK. Es ist furchtbar. Ich habe auch keine teure. Ihre müsste stahlblau sein. Wieso das denn? Meine ist schwarz. Ich meine das Gestell. Schwarze Gläser würden ja nichts nützen. Nein. Das ist Ihr Lieblingswort. Was? Nein. Sie sagen dauernd nein. Na und? Das werden Sie auch gleich sagen. Nein. Stimmt. Na also. Das ist ja auch zu ulkig. Vielleicht zeigen wir uns mal unsere Brillen und sagen Sie jetzt nicht nein. Nein. Ich finde es lustiger, wenn wir Blinden zusammen die Brillen suchen würden und hätten dann mit viel Glück eine auf und sagen, so sehen sie aus. Und dann ist es die falsche. Ich gebe dir meine Nummer, okay? Mischa? Gleich zu Diensten. Sie können noch bei mir bestellen. Noch ein Pilz, bitte. Sagen Sie, wie lange hat Frau Speer hier gearbeitet? 3 Wochen. Aushilfe. Haben Sie sie häufiger gesehen? Kaum. Die hatte eine andere Schicht. Stimmt. Mit Herbert und Dagmar. Haben Sie sie vielleicht danach gesehen? Wurde sie mal von jemandem abgeholt? Nein. War das von vornherein abgemacht mit den 3 Wochen? Ich glaube nicht. Nein. Frau Speer war zwar nur Aushilfe, aber unbefristet. Ihr Pilz. Und mir noch ein Wein. Die zapfen aber schnell. Nur auf Vorrat. Für mich aber bitte frisch. Die Flasche vorhin hat nach Korken geschmeckt. Die Flasche nicht. Das Glas. Sie entschuldigen mich, ja? Es ist doch die Flasche. Das nächste Glas geht auf Kosten des Hauses. Darf ich mal Ihre Brille probieren? Was ist? Ihre aparte Hornbrille. Wozu? Weil es Fensterglas ist. Ist das verboten? Ist mir nur gerade aufgefallen. Kluger Kopf. Brauchen Sie das Beruf nicht? Ich bin in der Werbung, wenn Ihnen das weiterhilft. Es hilft immer. Ich beschwere mich auch nicht über Ihre Krawatte. Die ist unter aller Sau. Fahren Sie öfter Taxi oder Bus? Ich fliege, nicht gerade auf Sie. Mit Wendt? Mit was? Mit Jürgen. Ich merke mir keine Taxifahrer. Ich schon. Ich hab's gesehen. Viel Spaß. Also Wendt oder nicht? Nicht. Sie reiten sich in was hinein. Ich kann nicht reiten. Sie? Im Urlaub. Und ich fahr Taxi. Zufrieden? Mit Wendt, wenn's sein muss. Es müsste wirklich sein. Ich überleg's mir noch. Wie war das? Ein Chardonnay auf Kosten des Hauses? Die hochhackige Nase von Kirstin. Ja, Chardonnay bitte. Wie kann eine Frau Kirstin heißen, wenn sie ägyptisch aussieht? Meine Eltern hatten ein Faible für Schweden. Sind dann nach Schweden gezogen. Einem Baby sieht man das nicht an, wie es wird. Finden Sie das nicht merkwürdig? Nein. Ich trinke gleich noch eins. Sofort. Bestell noch Flaschen kalt. Glauben Sie, die kann kochen? Mit Schürze und flachen Haussandalen. Haben Sie hier schon mal gegessen? Nee. Nehmen Sie Tintenfische. Gut für die Kiefer. Sie machen ja auch schon Sprüche. Das färbt ab, was? Was machen die Spiegel? Der Chardonnay mit ohne Korken. Sie haben schon wieder eine. Eine was? Eine Leiche natürlich. Wann? Ich hab's nur über Funk, eine Frau erwürgt. Wo? In einem ganz speziellen Puff, pardon. Ja, wie speziell? Latex. Das haben Sie über Funk gehört? So genau? Nein, aber ich kenne die Trends. Das glaube ich dir nicht. Ich mir auch nicht. Ein Apfelsaft. Verzeihung, ich werde ein Billard erwartet. Und ich brauche Zigaretten. Der Automat ist defekt. Ich finde schon einen. Kennen Sie die Geschichte von dem Mann, der zu seiner Frau sagt, ich gehe nur mal eben Zigaretten holen? Und kommt nie wieder. Das hat so einen Bart. Warum sagen wir eigentlich Sie zueinander? Das ist so. Es gibt eine zweite Tote. Ich hab's gehört. Ich sehe da keinen zusammen. Haben Sie mit Mallorca telefoniert? Ich hab alles gemacht. Der Zöpfer Mischa hat häufig Damenbesuch, sagt die Nachbarin. Wechselnden. Sie sind dran. Erst Mallorca. Der Bestattungsmensch war in Pagera. Weiß ich. Und der Typ mit der Augenklappe heißt Bär und fährt Taxi. Weiß ich. Der war vor kurzem in Calaratiada. Also nicht direkt Calaratiada. Was heißt das nicht direkt? Höher am Berg. Fahre ich auch seit Jahren hin. Dann weiter? 3-mal Propangasunfälle im Bergdorf, 2 Augenverletzungen, 1 Nase kaputt. Passiert das häufig? In den Dörfern schon. Ich wundere mich höchstens, wieso nicht mehr Urlauber mit Augenklappen rumlaufen. Augenklappen gelten als out. Man lässt sich lieber Blindgläser machen. Brillen mit einem Blindglas. Augenklappen? Das erinnert mich an Piraten. Ja, und das will keiner mehr. Sieht ja auch aus, als ob man sich wichtig machen wollte. Schade. Bitte? dass man sich damit wichtig macht. Und wo fange ich an? Bei den Taxifahrern. Nein, die hat Krüger. Die Hornbrille auch. Ach, mach, was du willst. Und vergiss den Zopf nicht. Welchen Zopf? Den kleinen Blonden. Zopf. Wieso ist die Neue da? Heute ist da auch nicht mehr los als sonst. Ja, die Neumann ist da wegen der Ähnlichkeit. Mit wem? Na, mit der Späher, die umgebracht worden ist. Veranlassung von Krüger. Und jetzt? Lass dir nichts anmerken. Aber die eignet sich doch gar nicht. Die ist doch frisch verliebt. Ach ja? Ihr Apfelsaft. Ich zahle gleich. 3,50. Sie sind ja immer noch da. Ich sollte längst fahren. Müssen Sie schon heim? Heim? Klingt gut. Bei uns heißt das nach Hause. Nein, ich fahre Nachtschicht. In Franken sagen wir immer, wir haben da Sperrstunde, sagen wir immer, habt ihr kein Bett daheim? Ich schon. So genau wollte ich es nicht wissen. Ich auch nicht. War nicht so gemeint. Schon gut. Ich würde auch lieber Taxi fahren. Bloß nachts nicht. Aber wieso? Da wird's doch erst interessant. Da kriegen Sie Typen. Wie meinen Sie das? Sehe ich so aus? Die sollten ihre Perücke abschaffen. Die passt Ihnen nicht. Verzeihung, ich muss pinkeln. Oder wie heißt das bei Frauen? Du hast mich gestern nicht gefahren, hörst du? Du sagst nein. Von mir aus, ja. Nein! Ja doch! Schau mal. Was ist? Was hast du denn an? Ich dachte, du magst das. Entschuldigung. Du siehst gut aus. Alles schwarz. Knöpft man das hinten auf? Du magst es doch nicht. Ich hab's extra gekauft. Ich hab doch nur gefragt, wo man's aufkriegt. Ich hab auch Schuhe neu. Schau. Die sind grün. In Schwarz hatten sie die gerade nicht. Ich hab Färbemittel. Anthrazit und Nachtblau habe ich. Schmier ich die jetzt um? Ach, du machst alles kaputt. Ich bin kein Schuhputzer. Ich will Stiefel lecken, verstehst du? Stiefel, verdammt, und nicht grüne. Vergiss doch die grünen Stiefel. Du wolltest die Zehen. Du hast gesagt, einmal die Zehen, dann... Aber doch nicht in grünen Schuhen. Die Zehen, hast du gesagt. Wenigstens sagst du nicht meine Zehen. Gib mir die Schuhe. Bitte. Ich bitte dich. Du darfst nur die Fersen küssen. Und die Zehen. Nein. Bitte. Ich hab mich gut gewaschen. Aber nicht die Füße. Ist das klar? Es lohnt nicht, dass ich auf Sie warte. Die kriegen am Alex jederzeit eine Taxe, ist doch nicht wie früher. Ich habe einen kurzen Freier und will gleich zurück. Was ist denn das, ein kurzer Freier? Natursekt, fertig, Atemgold. Passe doch auf! Oh, scheiße, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, kann man laut sagen. Das hat mir gerade noch gefehlt. Los, Sie müssen aussteigen. Ich komme zu spät, sollen Sie das? Mann, ich rufe einen Kollegen. Ist doch keine Sache. Mir ist das nicht so ein Trottel wie Sie. Ist doch keine Sache. Sie wären nicht mein Fall. Wenn Sie weitermachen... Nehme ich Sie als Zeugin. Bei Ihnen würde ich mich verschlucken. Jetzt geht mir doch die zweite Leiche durch den Kopf. Eine Prostituierte. Wenn das zusammenpasst, bin ich hier umsonst. Dafür aber direkt an der Quelle. Ich meine das Bier. Dafür dürfen Sie sich jetzt um die wechselnden Damen kümmern, die den Zapfer Mischa beehren. So sehr wechselnd nun auch wieder nicht. Höchstens vier. Eher drei. Und das Foto von der Speer? Die Nachbarin meint ja, aber die hat auch auf zwei x-beliebigen Fotos Damenbesuch erkannt. Das reicht mir nicht für eine Durchsuchung. Und Wendt? Der vergisst gerne, wen er gefahren hat. Stammer zum Beispiel. Die Hornbrille. Immerhin denkbar, dass einer seiner Fahrgäste die Späher hier... Aber Sie meinen jetzt doch nicht, ich soll sämtliche Fahrgäste... Warum nicht? Ich will's nicht hoffen. Ich sehe mich schon von Puff zu Puff fahren. Angst? Dann dürfen Sie heute Nacht nicht durch den finsteren Park. Sie färben Sie. Ich kann das nicht. Und ich weiß auch nicht, wozu. Vielleicht gehst du zu forsch ran. Das klingt ja fast eifersüchtig. Und schmeißt die Perücke ab. Da hat er recht. Ich habe bessere Jobs gesehen. Weißt du, was ein unlösbares Problem ist? Ja, was? Bin bisexuell und monogam. Na endlich. Früher konntest du nicht schnell genug nach Haus kommen. Wann früher? Ich bring dir erst ein Bier. Hast du gegessen? Frikassee ist übrig. Ich kann dir auch Reis aufwärmen. Willst du ein Glas oder trinkst du wieder aus der Flasche? Ich trinke nicht. Du hast doch Durst, das sehe ich. Gegessen habe ich auch schon. Das Badewasser ist noch warm. Kommst du? Ich habe eben erst welches einlaufen lassen. Ganz heiß. Komm. Lass, ich fühle mich wirklich nicht. Oh, das kriegen wir schon hin. Hm? Sag mal, was ist denn? Na, fahr doch mal nach für nach Taxi. Deine Delle im Auto und noch 8 Raten. Ich habe auch keinen Zuckerschlecken. Alle Nase lang, neue Frisurmoden, Kunden mit Extrawünschen. Du wolltest jobben. Natürlich will ich. Aber? Du hast schon wieder Stoppeln im Nacken. Lass doch mal sehen, lass doch mal sehen. Das muss ich wegrasieren. Komm, das Hemd muss runter. Komm. Ach, kann das nicht warten? Du sagst gar nichts zu meinem Negligé. Du hast doch den Schrank schon voll von deiner Reizwäsche. Und? Woran liegt's? Idioten gibt's. Dem hat's nichts gemacht, aber ich hab eine riesen Delle im Kotflügel. Ja, das lässt sich ausbeulen, was man von dir nicht gerade behaupten kann. Ich lieb dich eben zu sehr. Ich stell mir das ein bisschen praktischer vor, mein Lieber. Ich fahr noch mal. Jetzt noch? Du spinnst! Ja, was glaubst du, was das wieder kostet? Und morgen ist der Psychologenkongress vorbei. Ja, dann fahr doch. Vielleicht kannst du ja noch was lernen. Die passen nicht, die Neuen. Die sind zu klein, die drücken. Das sollen sie ja. Schwarz und eng müssen sie sein. Mich erinnert das bloß an Aschenputtel, an ihre Schwestern. In die Stiefel. Man müsste jemanden erfinden, der die austrägt. In die Stiefel. Ein Schuheinläufer. In die Stiefel, bitte. Ich will beide Schuhspitzen in deinem Maul sehen. Und die Zunge dazwischen. Da kommen die zwei Grufti-Frauen. Höchstens 18, aber furchtbar erwachsen. Benutzen die Toilette als Garderobe. Nachher kommen sie so fürchterlich geschminkt heraus und riechen so sehr nach Nivea, dass ich mir jedes Mal einen doppelten eingießen muss. Woher weiß man eigentlich, dass es ein Mann war? Was? Na klar war es ein Mann. Sonst hätte die Leiche nach Nivea gerochen. Bin ich frei. Sie haben ja eine Fahne. Das sollte man melden. Die ist von gestern. Ich weiß nicht. Bin jedenfalls nicht eingestiegen. Kirstin, wer ist gewesen? Und was ist Sex? Wenn ich hier fertig bin. Und was ist es? An was denkt man? Gehört das mit zur Untersuchung? Ich kenne mich auf Wünsche, die ich nie gehabt habe. Auf was für Wünsche? Ich bin verheiratet. Dafür gibt's Einrichtungen. Ich spreche von der Atmosphäre hier. Ich komme vom Land. Der Fuchs kommt zu den Hühnern. Ich brauche sofort einen Chardonnay. Du fährst noch? Mann, ich rieche gute 1,8 Promille. Zigaretten holen. Wo gibt's schon Gauloise Blond? Man sucht ja ewig. Ein Chardonnay für diesen blassen Herrn hier. Und für mich ein Pilz. Ein Chardonnay, ein Jever. Aber lassen Sie Ihre Kleopatra-Augen nicht drin schwimmen. Wieso nicht? Weil das deutsche Reinheitsgebot wäre perdu. Die Augen auch. Ich bräuchte längst eine Brille. Es tut mir leid. Solange ich den Eichstrich sehe, eilt's nicht. Der Automat wird übrigens erst morgen repariert. Ah ja. Ich soll's mir abgewöhnen. Rochenheld jung. Manche Gesichter passen gar nicht zusammen. Da sitzen Leute im Gespräch, deren Anblick gegenseitig schmerzen müsste. Ein Chardonnay. Mir bitte auch ein. Gemischtes Doppelbier mit Wein. Du redest über Leute mit deiner Augenklappe? Dann muss ich ja wohl morgen schwarze Ohrenschützer tragen. Passt das zu braunen Schuhen? Weiß Gott nicht. Die Socken. Was ist mit meinen Socken? Da kommt dein Bier. Du bist blass. Bin ich nicht. Vor lauter Durst. Bin ich nicht. Wie finden Sie das blonde Pärchen? Er trinkt nicht, raucht nicht und hat keine Ohrläppchen. Ich mag das Näschen. Von ihr natürlich. Ach, Nasen. Das hier war? Sie sagten mal Kirstins hochhackige Nase. Das mochte ich. Das Bild. Ich könnte jetzt den ganzen Bierstiefel aussaufen. Wenigstens das haben Sie hier nicht. Sie kennen doch diese Bierstiefel, Krüger. In Sportlerkneipen. Wo man diese Wetten macht. Ex austrinken. 5-Liter-Stiefel. Alkoholiker haben es leicht. Einfach was reinschütten. Bierstiefel. Die Glasform stinkt nach Männerfüßen. Du musst ja nicht die Nase reinstecken. Deine blasse Nasenspitze. Du schwitzt. Was jetzt? Stiefel oder Nase? Du hältst dich da raus. Jeder Bierstiefel ist eine Beleidigung für die Nase. Und erst recht für jeden Stiefel. Wie kann sich so ein Bierstiefel Stiefel nennen? Ich bitte dich. Stiefel. Ich schwitze nicht. Nasen und Stiefel, pardon, Füße, sind Parallelorgane. Sehen Sie sich doch mal die Nasen hier an. Misha sieht aus wie John Wayne. Die Mundwinkel, die Nase. Kirstin. Eine große Nase mit schmalen Flügeln. Die neue hat eine Himmelfahrtsnase. Gereckt. Wie der Schnabelschuh eines Troubadours. Beleidige unsere Angestellten nicht. Dann nehmen wir ihm die andere Schicht. Thomas hat eine fleischige Nase. Iris hat große Nüstern. Herbert eine dünne, spitze. Anja eine große gebogene, Regine eine noch größere, noch spitzere. Die größte hat Silvester. Der arbeitet hier nicht mehr. Hat auch so unförmige Schuhe. Jetzt kommt er wieder mit den Schuhen. Na lassen Sie ihn doch. Susanne, deine Kleine, ähnlich wie die von Brigitte Bardot, aber kleiner. Sagt meine Frau auch immer. Gundi hat ein klassisches Maß. Gerade und schön. Gundis Nase ist die schönste. Kirstins Nase gefällt mir am besten. Sie haben ja eigentlich gar keine, Krüger. Sie machen es mit den Kiefern, hä? Was habe ich? Was macht er? Ist Ihrem Kollegen nicht gut? Wer? Bei Kirstin ist der hohe Absatz schon im Gesicht. Noch ein Chardonnay? Zirkusarena. Misha hat einen Clownsmund. Nicht die angemalten, breiten Lippen, sondern die abgeschminkten. Ganz dünne. Ich schwitze nicht. Wie kommst du überhaupt darauf? Ich denke, ich gehe jetzt. Ich hatte Holzfiguren. Sehr französisch. Abgehackter Schuhabsatz, wie eine abgetrennte Nase. Kirstin trägt 7 Cafés auf dem 4. Arm. Der würde ich sogar grüne Halbschuhe küssen. Ich hab Hunger. Bitte. Wo ich Hunger hab. Wir können doch auch mal einfach nur so im Bett liegen. Ich will nicht im Bett. Wie kommst du auf sowas? Ich will raus hier. Die ganz hohen. Ich hab's satt. Komm. Zieh sie noch einmal an. Bitte. Scheißstiefel. Du mit deinen Scheißstiefeln! Dein Auge, das habe ich nicht gewollt. Wie das ausläuft. Du Sau. Du Sau. Ein Abschiedsschluck? Ja, warum nicht? Auf Kosten des Hauses. Für Sie einen Mitmischer. Zum Wohl, Herr Krüger. Zum Wohl. Sie sind verhaftet. Ich? Ich mache Sie auf Ihre Rechte aufmerksam. Das gibt's ja nicht. Ich will einen Anwalt. Was ist denn da komisch dran? Das gibt's doch nicht. Herr, was haben Sie denn? Das war doch ich. Ich war das. Kommen Sie. Kommen Sie mit. Und ich? Sie bleiben. Ich brauche ein Taxi. Entweder ist der Krüger unendlich doof. Oder er ist genial. Ich bin für doof. Und warum hat der Bär gestanden? Wahrscheinlich Masochist. Strafe muss sein. So, das hätten wir. Für Wendt habe ich ein Taxi bestellt. Stiefelphilosophie. Und? Wie ist der Fahrer? Kennst du den, der gerade reinkommt? Ganz enge Augenbrauen. Sehr sinnlich. Aber hässlich. Na und? Schöne Menschen haben Sex nicht nötig. Kleister. Kriminalhörspiel von Joy Markert. Die Personen und ihre Darsteller waren Bär, Taxifahrer, Thomas Ahrens. Wendt, Taxifahrer, Rüdiger Wandel. Linde, Freundin von Bär, Astrid Kurs. Ria, Ehefrau von Wendt, Dörte Lüsewski. Krüger, Kripo-Beamter, Ralf Schermuli. Ebert, Mitarbeiter von Krüger, Max Volkert Martens. Mischa, Angestellter im Kleister, Christian Berke. Kirstin, Bedienung, Christiane Leuchtmann. Katja, Bedienung, Uta Prelle. Inge, Aushilfe, Katja Teichmann. Stamer, Werbeagent, Jockel Tschirsch. Dame in Wendts Taxi, Ingrid Kehler. Fahrgast von Wendt, Helmut Ahner. Mann an Bärs Taxi, Bert G. Schmidtke. Ton, Rembert Gabriel und Erdmann Müller. Assistenz, Barbara Schäfer. Regie, Christoph Dietrich. Eine Produktion des Senders Freies Berlin aus dem Jahre 1991.